Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Kurz gesagt, der neue internationale Rahmen für Biodiversität hat Mängel und Unschärfen. Aber seine Ziele sind insgesamt sehr gut und angesichts der zuvor stockenden Verhandlungen zweifellos als Durchbruch zu bezeichnen. Die Abschlussdokumente decken fast alle für den Biodiversitätsschutz entscheidenden Punkte ab, wenn auch zum Teil in vager Sprache. Damit wurde in Montreal eine solide Basis geschaffen. Ob sie dauerhaft trägt, hängt von der weiteren Umsetzung ab. Die soll nun auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Einen Teil der noch offenen Fragen haben die Staatenvertreter an Expertengremien zur weiteren Ausgestaltung überwiesen. Sie sollen zum Beispiel verschiedene Indikatoren für das Ausweisen und Überwachen von Naturschutzgebieten entwickeln. Wie diese Gremien arbeiten, wie gut deren Ergebnisse sind, wie griffig die neuen Messgrößen ausfallen, wird mit darüber entscheiden, ob und wie schnell wir global beim Erhalt der Biodiversität vorankommen. Gefragt sind dann natürlich auch die Staaten selbst. Der Übereinkunft zufolge müssen sie die 23 Ziele nun in nationale Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne überführen und dann in den Jahren 2026 und 2029 an die UN über ihre Fortschritte berichten. Auf Basis dieser Berichte werden die UN eine Einschätzung darüber vornehmen, wo die Welt steht beim Umgang mit der Natur. Sanktionen für Fehlverhalten gibt es, wie bei vielen internationalen Verhandlungsprozessen, auch hier nicht. Umso wichtiger sind der Druck der Öffentlichkeit und von Ländern oder Regionalorganisationen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Die EU könnte hier eine Vorreiterrolle übernehmen. Denn sie ist schon sehr viel weiter als andere Weltgegenden beim Formulieren entsprechender Ziele.